Heute der erste Sonderpodcast, der jetzt nicht aus der Reihe, wir laden uns die schwerende Mehrheit ein, ist, sondern ja, der sich einfach mal ergab. Marco ist heute nicht dabei, weil es den gar nicht so sehr betrifft wie den Rollsplit-Kalle, den Carsten und den mich. Und den mich ist auch gut. Und mich. Wir sind hier am Lehrhof Cerberos, 15. Oktober 2011. Und vor genau 6 Jahren habe ich den mit Carsten zu Ende gebracht. Also wir waren auch noch Duffy dabei und wir hatten noch ein paar andere dabei, aber wir beide sind heute die, die sozusagen übrig sind und denen nochmal abgehen werden und ihm so die letzte Ehre aus unserer Sicht erweisen. Klingt vielleicht alles selten dämlich, aber irgendwie hängt das Herz schon dran. Für mich war es der erste anspruchsvolle Podcast, der erste anspruchsvolle Cash, den ich je gemacht hatte. Und für Carsten war es der erste Cash überhaupt. Also für beide schon was Besonderes. Und ja, es hat mich echt getroffen, als ich gehört habe, dass er dicht gemacht wird, weil die Leipzig-Serie und so, das habe ich alles verstanden. Da ist das so in Gebäuden gewesen und so Lost Places, wo man ja schon immer wusste, dass man da eigentlich nichts zu suchen hat und rein darf. Aber der Lehrhof Cerberus, das Gelände war immer offen und das ist jetzt, ja, von daher wird es ein sehr emotionaler Podcast mit Sicherheit. Und ich werde auch, glaube ich, auf allem rumhacken, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Also wen sowas stört, der sollte heute besser nicht zuhören. Ich entschuldige mich echt im Vorhinein auf jedem, den ich rumhacken werde, aber heute ist so ein bisschen, ich merke das jetzt schon, ich warte hier gerade noch, dass Rollsplit-Kalle eintrifft und ich merke jetzt schon, dass mir alles auf den Sack geht. Ich stehe nämlich hier am Anfang auf dem Parkplatz und das ist schon ein komisches Gefühl, so ein Cash, der für uns halt immer im Gedächtnis bleiben wird, weil er halt was, er war sowieso schon was Besonderes und für uns nochmal was Besonderes, weil er halt, ne, der erste Cash oder für mich der erste anspruchsvolle war. Und daher kann es durchaus sein, dass wir auf diesen Angestellten der Stadt Geesthacht rumhacken, auf Newbies, auf Handycacher, auf ich weiß nicht was, mir wird schon noch was einfallen. Also nehmt das heute alles nicht so ernst und schiebt bitte alles ein bisschen darauf, dass wir heute ein bisschen mit Herz und Seele dran sind. Und wir werden den Cash einfach heute abgehen, so der Plan, und nochmal über alle Stationen sprechen. Für die, die da waren, vielleicht als Erinnerung nochmal. Und für die, die noch machen wollten, die wussten dann, was auf sie zugekommen wäre. Ja, wir danken Robert. Meine Frau hat auch noch die Koordinaten für die einzelnen Stationen besorgt. Danke, Robert, dass du ihr die gegeben hast. Und auch, dass du diesen Cache gelegt hast. Eigentlich wollten wir ihn heute auch hier haben. Aber zum einen kann er aus beruflichen Gründen nicht. Er hat, ich weiß gar nicht was, irgendeine Tagung. Und ist auch wohl persönlich im Moment nicht ganz so begeistert vom Geocachen, nicht ganz gut drauf, wie es wohl jedem mal geht, hat deswegen abgesagt. Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil mein Gott, also wenn man wirklich so einen Cache gerade verliert als Owner und auch sonst rundherum nicht alles so läuft, wie man es von früher kannte, geht mir ja ganz genauso, kann ich das verstehen, dass man einfach mal keinen Bock hat. Von daher trotzdem danke, Robert. Danke, dass du ausführlich geantwortet hast. Danke, dass du diesen Cache gelegt hast und danke, dass du noch ganz viele andere Caches gelegt hast, die für mich alle unglaublich waren, zum großen Teil. Fiel mir gerade heute ein, ich hörte irgendeinen Podcast, wo wieder mal einer erzählen wollte, dass man mit Handy eigentlich genauso gut cachen kann und dass der Empfang ja noch viel besser wäre. Und am witzigsten fand ich, das ist auch soweit okay, aber am witzigsten fand ich irgendwie so den Satz, der war da irgendwo auch drin, dass der Akku wäre noch nie zu Ende gewesen. Ja, mein Junge. Entschuldigung, ich nenne ja keinen Namen, aber dann sage ich, dann hast du auch noch nie richtig gecached. Den Lehrhof Cerberus mit einer Akkuladung wage ich mal fast zu bezweifeln. Und Riverside Scenery, auch einer der ganz großen von Cosmic Bob, auch da wärst du wohl mit einer Akkuladung nicht rumgekommen. Also mach mal ein, zwei wirklich anspruchsvolle und dann sprechen wir nochmal über ein Handy beim Cachen. Ihr seht schon los. Ihr seht schon, ich bin echt heute ein bisschen von der Rolle, aber ihr merkt auch schon, das Bashing beginnt schon. Wie gesagt, nimmt's mir heute nicht übel. Also lasst auch bitte, ich möchte in den Kommentaren darüber nicht diskutieren. Ich werde mich danach auch wieder politisch korrekt verhalten. Heute nicht. Und nochmal, wer da gar nicht mit umgehen kann, bitte jetzt abschalten. Ab der nächsten Folge gibt's wieder unsere ganz normale schweigende Mehrheit, wieder mit Marco. Und dann werdet ihr wieder Spaß haben. So, Carsten ist da, ich mach mal aus. Geh mal hoch begrüßen und dann legen wir langsam los. Wir sind ja sozusagen wieder auf der verzweifelten Suche nach den Wegen, auf denen man bleiben soll. Immerhin 6 Jahre hat der Running Gag sich gehalten. Da wäre jetzt schön, Robert dabei gehabt zu haben, der uns dann mal sagen kann, wo denn jetzt hier ganz genau die Wege sein sollen. Ich hoffe, man versteht nachher irgendwas, was wir reden. Ich bin schon wieder viel zu laut. Erzähl mal, was? So, sag mal hallo. Wir müssen rechts. Gut. Ach ja, hier ist ein Weg. Guck mal. Der hat recht. Wir gehen jetzt mit Rollsplit-Kalle seinem billigen 550er. Hat ja nicht mal für das Tee gereicht. Zu Station 1. Hier war Station 1. Geh mal vor, du hast das GPS. Alles sabbelt die ganze Zeit und kaum macht man dieses Ding an, ist hier völlige Ruhe. Stell dir einfach vor, ich habe das ausgeschaltet. Jörg, wie lauschen deine Stimme halt gerne? Wo Heike erzählt gerade, dass wir kurz und quer gelaufen sind. Das heißt, jetzt kommt das raus. Das macht man doch als Geocacher nicht. Das war ja auch 2005. Heute würden wir das nicht mehr machen. Ich muss das vor allem mal weiter weghalten. Sonst das Ding hat ganz schön Ausschlag hier, immer fast bis oben. Ach, egal. Ich experimentiere noch und draußen habe ich es bis jetzt noch gar nicht benutzt. Von daher. Aber auf jeden Fall hast du Glück, dass kein Wind herrscht. Dafür habe ich ja diesen sagenhaften Puschel da drauf. Sieht auch ein bisschen aus. Also ich puste mal ein bisschen. Ja, hört man aber trotzdem. Irgendwie habe ich jetzt so ein leichtes Antikythera-Gefühl, aber das kann ich natürlich jetzt täuschen. Ne? Nicht spoilern. Ach doch, diesen dürfen wir jetzt spoilern, habe ich extra vorgefragt. Oh, meinst du, man kann anhand der Schrittler-Geräusche hören, ja, wo wir gerade sind? Wie weit das noch ist. Ach so, ja, okay. Ich muss jetzt wieder alles nachbearbeiten und meine Stimme leise machen und die anderen hochziehen. Also liegt es womöglich daran, dass du so laut brüllst. Ja, das ist. Aber guck doch mal, Beton hier. Ja. Muss so sein. Schön, ne? Hier haben wir damals angefangen? Noch nicht ganz, wir sind noch 80 Meter von entfernt. Ja, dann kann ich erstmal Stopp machen. Er sagte, er hätte mehrere Stationen mal so überarbeitet. Weil ich weiß noch, bei der ersten sind wir nämlich hier bei den Betonpfahl da rumgehühnert. Genau, bei der Lampe. Und war der nicht auch irgendwo an der Lampe? Die Lampe da drüben wahrscheinlich ist irgendwo in dem Bereich. Oh, ich verlasse mich da wieder. Ach, und werde wieder verlassen. Bitte? Hier. Ah, Heike sucht schon wieder an der Originallampe von vor 6 Jahren. Das Schlimme ist, sie wird wahrscheinlich auch noch finden. Ja. Wir gehen dann schon mal. Oh, tatsächlich hat er auf dem Weg verlegt, die Stelle, wa? Frechheit, da hat sich das in 6 Jahren auch noch geändert. Geht ja gar nicht. Ja, ganz komisches Gefühl, hier lang zu laufen, ne? Wenn man weiß, man war vor 6 Jahren auch mal hier und das war so der erste, wo man richtig was machen musste. So, hier ist ein Kescherpfad. Das heißt, wir haben hier zwei traurige Männer und zwei Frauen, die nicht verstehen, warum die so traurig sind. Wo die eine davon zumindest auch dabei war. Oh, nee, es ist noch ein Original. Oh. Naja, ich erwähnte ja schon mal, wie Carsten, ne, und so Pfadfinder. Als wir noch jung waren. Also wir haben sozusagen eingekreist, die Station 1. Ach ja, hier sind ja die Lampen. Haben wir auch noch. Wir müssen ja auch beschreiben, wo das ist. Weißt du das noch? Hier. Näherungsweise hier. Was? Kaum 6 Jahre und schon vergessen, oder? Nein, es war hier. Guck mal rein. Einem von den Magneten. Die waren ja nicht oben drin. Hier sind jetzt also 3 Betonlampen. Ah, und Carsten zieht gerade Zettel Nummer 1 raus. Ja, Stadt Geestacht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja der Hammer. Stadt Geestacht, der Hinweis ist weg. Das muss ich mal einmal lesen hier. Jetzt hängt also Stadt Station 1. Das war doch damals nicht drin. Natürlich nicht. Nee, das ist ja, die Stadt Geestacht macht hier dicht. Diese ganzen Angestellten der Stadt meinen das jetzt hier alle tödlich verunglücken. Achso, nur wieder weghalten. Nach 6 Jahren sind hier 1000 Leute durch und heute fangen die an zu verunglücken. So, was haben wir denn? An die Geocaching-Teilnehmer Herr der Ringe. The Lair of Cerberus. Geil. Zuständig ist Herr Pflanz. Die Durchfall. Oh, wenn ihr ihm eine Freude machen wollt. Wir haben hier. Fragt nach. Genau. Unter der 0415. Also, wir haben Telefon 04152 13 und die Durchwahl ist 317. Und sein Fax ist 472. Nicht, dass einer auf die böse Idee kommt, schwarzes Papier zu schicken. Daneben. Man könnte auch eine E-Mail an Jürgen. Ja, oh. Pflanz@geestacht.de genau. Senden. Jürgen mit UE. Punkt Pflanz, also pflantz@gestach.de. Der Mann freut sich bestimmt über viele Mails. Und ist sehr dankbar. Ja, Aktenzeichen ist 21PF-. Man kann es aber noch erahnen. Dass das ja, das steht da noch drin. So, was schreiben die denn? Die Besenhorster Sandberge als Naturschutzgebiet und Areal der ehemaligen Pulverfabrik Gestach. Boah, das ist schon so richtig behördenmäßig mitten. Ja, ja. Betreff oben drin. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Geocachings, also Gender haben sie zumindest beachtet. Ja. Als Eigentümerin der Besenhorster Sandberge ist die Stadt Gestach mitverantwortlich für die Sicherheit der Menschen, die sich in dem Gebiet aufhalten und bewegen. Oder das Gelände der ehemaligen Pulverfabrik ist abseits der Wege leider nicht frei von Gefahren. Durch die hinterlassenen Anlagen der ehemaligen Pulverfabrik. Ach so, das ist mir neu. Hier könnten Schächte oder Keller liegen. Ja, ist doch spannend. In die Besucher einbrechen oder hineinfallen könnten. Die Ruinen der ehemaligen Fertigungsstätte können einstürzen und scharf und spitze Gegenstände können zu Verletzungen führen. Autsch. Die Suche nach den Geocaches findet zu unserem Bedauern leider auch abseits des Weges statt. Nee, das kann nicht sein. Aus Sicherheitsgründen duldet die Stadt Gestach dieses Verhalten jedoch nicht. Das gesamte Areal ist zudem ein Naturschutzgebiet, das nur auf den ausgewiesenen Wegen betreten werden darf. Der beiliegende Flyer soll zur Aufklärung beitragen. Fangen die bei den Blumen und den Bienen an? Das habe ich damit schon nicht. Der Geocache an dieser Stelle wurde von der Stadt Gestach entfernt und kann während der Öffnungszeiten im Fachdienst Umwelt der Stadt Gestach abgeholt werden. Bitte streuen Sie diese Information in die Galerien, dass ein Geocaching hier nicht mehr möglich sein wird. Bitte veranlassen Sie die Beseitigung aller Caches, damit es nicht zu einem tragischen Ereignis kommt. Die Stadt Gestach bittet um Ihr Verständnis. Wer hat sein Handy genommen? Ich. Ja, iPhone, ne? Nein. Aber das Handy hat jetzt soeben gerade gesagt. Mit freundlichen Grüßen, Jürgen Pflanz. Ich fasse es nicht echt, da hängen die hier so Zettel. Und tatsächlich ist... Oh, Carsten mit seinem Mikro. Und tatsächlich ist hinten einzigartig in Schleswig-Holstein, Natura 2000. Telefonierst du noch weiter? Nein, ich schalte gerade aus. Lebensräume erhalten und entwickeln. Unglaublich. Das heißt, die haben die Station 1 wirklich raus... Genau, ich bin das ja schon Ding, weg. Das ist ja fürchterlich. Das Ding ist also wirklich, ist unfassbar. Ja, vor allem das Interessante, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, so vor 6 Jahren, dass wir uns über den Müll und über die Partygesellschaften, die dort stattgefunden haben, aufgeregt haben. Auf einer Station saß doch einer und hat sich den Kopf zugeschüttet. Ja, stimmt, da saßen zwei von der Bundeswehr mit einer Flasche Wodka. Genau, 12 Uhr mittags. Das war schon. Und ich kann mich noch sehr gut an den Müll. Ich glaube, wir haben sogar einen ausrangierten Fernseher da gefunden. Ja. Da gibt es ja gar keinen Strom. Ich weiß noch, da musste Heike das erste Mal Cosmic Pop anrufen. Bis jetzt habt ihr, glaube ich, 7 oder 8 Mal telefoniert und kennt euch immer noch nicht. Aber der Zettel ist ein Witz. Ich meine, gut, also ich hoffe mal, dass einige wenigstens eine nette E-Mail an diesen netten Herrn schicken. Pflanz war sein Name. Ja, genau, Pflanz. Wichtig ist ja auch, diese E-Mail-Adresse jetzt unbedingt an diese Spam-Adressen weiterzugeben, über wo es dann Viagra und Ähnliches gibt. Dann hat er richtig Freude. Ich wollte gerade sagen, der geilt sich ja an anderen Sachen auf, aber ich glaube, das wäre jetzt eine böse Unterstellung. Eigentlich müsste man das als Klopapier benutzen, aber damit die Nächsten auch noch was zu lachen haben, verstecken wir es dann mal wieder. Wie die das wohl gefunden haben. Also es war in einer alten Laterne, musste man nach oben greifen. Oder muss es unten noch ran? Nee, das ist noch nicht. Das war hintermagnetisch hintergeschoben. Okay, dann gehen wir mal zu Station 2, kann ich erstmal ausmachen. Solange. Ja. Was hat sich in 6 Jahren nicht geändert? Lass Carsten lieber nicht vorgehen. Ah, da hinten geht's. Oh, da hinten geht's nicht, nee. Na doch, da hier so. Ich muss ja nochmal betonen, dass das natürlich kein Aufruf ist, die Gemeinde zu bepöbeln. Ne? Nee. Aber ich will natürlich nur, dass höfliche Mails an Herrn Pflanz geschrieben werden. Aber es schien schon, dass er recht freudig wäre, wenn man so Informationen abrufen täte. Ja, man muss sich ja auch mal dazu äußern. Denke ich, das würde ihn bestimmt erfreuen. Also wie gesagt, nichts Böses schreiben oder so, Gottes Willen. Immer nett. Ja, nur seine Aufgabe. Eben, immer nett und höflich bleiben. Also nähern wir uns mal Station 2. ein Bunkerloch. Jetzt gehe ich hier rein in der Gefahr. Herr Pflanz hat mich ja jetzt aufmerksam gemacht. Jetzt gehe ich also auf eigene Gefahr hier rein. Guck mal hier oben. Das ist doch kein... ein Naturprodukt. Bitte. Ja, aber das ist doch aber komisch, dass es da oben drin steckt. Hm. Ach, guck mal, der Stein sieht aber seltsam aus. Warum? Achtung, nee, der ist fest. Der könnte tragend sein. Ja, ich werde... Da ganz oben. Von außen zu gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Kann man den Herrn Pflanz auch wegen Spoiler und Hint anrufen? Also als Telefonjoker? Herr Pflanz könnte mit Sicherheit sich jetzt ein kleines bisschen pikiert äußern, dass wir oder das Gefühl haben, dass wir so lustig machen. Ich würde mich nie über einen solch wichtigen Mitarbeiter lustig machen. Nein, das ist nur seine Aufgabe, eine zugeordnete Aufgabe. Insofern. Los, guck mal, da hinten sind so Steine, da guck mal hinter, die kann man rausnehmen. Heike, wir brauchen ein paar Bilder für den Anfang. Ja, das sind Bilder. Hast du ihn? Ja. Den Stein hatte ich gerade raus, aber ich kann nichts sehen. Schon wieder was? Hinein. Die nächste Station ist, du musst hinein. Die hat er wohl nicht gefunden, der Herr Pflanz. Oh, Herr Pflanz, Sie müssen auch in die Tiefen gehen. Sie haben nämlich nicht den Cache gefunden, sondern nur Station 1. Aber das sind ja Details. Ja, du musst hinein. Ich weiß jetzt, was da kommt. Ja? Ja, jetzt kommt das mit dem Reflektor. Du erinnerst dich? Ah, ja. Wo wir da oben standen und dachten, wir müssen hinein. Und ja. Plötzlich kam von unten eine Stimme. Ich habe einen Vögel gefunden. Und wir dachten, wie kommt sie denn da hinein? Ja, das stimmt. Und als wir da unten waren, alle sozusagen aussahen wie Erwachsenenferkel, ja, haben wir eine Luke entdeckt. Ja, das stimmt. Genau, da gab es eine Luke. Was? Ja. Oh, mit Bildern. Wir müssen auch ein paar Bilder haben dafür, ja. Das stimmt. Da bin ich gespannt. Also Station 2 ganz... zu genau darf ich die auch nicht beschreiben. Ach doch, die waren ja zu doof, hierher zu finden. Also hinter Steinen versteckt war dann Station 2 tief drinnen in dem kleinen ersten Bunker. Also Herr Pflanz, falls Sie das hören, müssen Sie wohl nochmal her hier. Und wenn Sie da reinkriechen, zeige ich Sie an, weil das ist ja einsturzgefährdet. Das heißt, jetzt sind wir das erste Mal an so einem Zaun. Da komme ich ja rüber, ohne Anlauf zu nehmen. Also wenn man mal schaut, da scheint irgendwie eine Delle im Zaun zu sein. Ich muss mal eben gucken. Ja, ich werde jetzt mal gucken, den Zaun. Ich werde ihn natürlich nicht beschädigen. Das würde ich nicht wagen. Man muss ja auch mal sagen, Herr Pflanz ist ja im Prinzip auch nur das Pseudonym für die Gemeinde Geesthacht. Wie sagen unsere Damen natürlich gleich, der kann ja gar nichts dafür. Doch. Dieses gepflanzte Pfahl, wo das ist, den gepflanzten Pfahl. Da sind doch schon welche rübergestiegen, das sind doch ein Blinder. Das soll jetzt irgendwen davon abhalten, den Bunker zu kriegen. Also hier steht jetzt so ein Zaun, der ist so nicht ganz brusthoch. Schon an etlichen Stellen eingedellt, da sind schon welche rübergestiegen, das sieht man deutlich. Aber süß, ne? Guck mal, nur diesen kleinen Bunkerbereich haben sie eingezäunt. Und das soll jetzt irgendjemanden davon abhalten, in diese Bunker zu gehen. Das hat schon Humor, das Ganze echt. Das ist so typisch wieder, Sie wissen genau, dass das ein Scheiß hilft, aber es wird mal gemacht, damit man vor Gericht sagen kann, ja, wir haben ja. Ja, das ist auch richtig, weil das ist jedem noch selber überlassen, weil es ist hier so. Ja. Wenn du da rüber gehst, das ja. Ist dir selbst überlassen. Und wenn dir dann was passiert, dann ist das wirklich dein Problem. Ja, dann können Sie es gleich ganz weglassen und ein Schild hinstellen, das reicht dann auch, brauche ich nicht über den Zaun steigen. Also das ist doch ein Witz, der Zaun hier. Der kostet ein scheiß Geld. Der hält doch kein Jahr. Ja, aber die Leute werden, so, wenn dieser Zaun nicht stehen würde und da wird was passieren, würden sie die Gemeinde verklagen, ohne Ende. Genau. Und wie oft ist das in den letzten 6 Jahren passiert? 1000 Leute haben diesen Cash gemacht. Prävention, ja. Langeweile habe ich, nenne ich das. ABM. Aber gehen wir zur nächsten Station. Auf der anderen Seite hat Deike ja nicht Unrecht. Ich glaube, die Geocacher sind einfach nur so als Anführungszeichen Mitschuldige, weil denk dran zurück, wie viele Orgien da gefeiert worden sind. Ja, aber selbst wenn sie recht hat, heute sowieso nicht. Wenn ich hier lang gehe, mir dieses Elend angucken muss, sind das für mich, das ist Scheiße. Das muss man nicht machen. Das ist Müll. Das sieht fast aus als wenn das eine Station wäre vom Herr der Ringe. Aber wie gesagt, also ach, beim Lehrer auf Cerberus letztendlich, natürlich kann ich es auch verstehen, deswegen finde ich Herrn Pflanz immer noch nicht sympathischer, jedenfalls nicht als Angestellten der Stadt. Aber diesen Cash hier, den Herr der Ringe, also vermutlich waren die Mauereinsturz gefährdet, weil da ein goldener Ring rausguckte oder was. Also, na gut, das haben alles die Mädels gefunden. Weißt du das damals noch? Ja. Wir haben nicht eine Station gefunden, aber Andrea hat jeden Ring von glaube ich, 500 Meter Entfernung schon gesehen. So wie geglitzert hat, ja. Da sieht man mal, dass wir doch unterschiedliche Gene haben. Nee, hier ist nichts mehr drin. Naja, Herr der Ringe ist ja auch zu, also von daher. Die Stadt hat dieses Gelände sozusagen komplett humorbefreit. Wenn ich überlege, in Bromnitz, wo eigentlich die Albia Stammsitz war, haben sie das noch rigoroser betrieben. Die haben sämtliche Bunker platt gemacht. Wo bei Albia? Und zwar dort, wo wir bei Bretterwetter am Keschen waren. Dort war eigentlich Albia Stammwerk von Bromnitz aus. Ach so, okay. Und dort haben sie alles, was in irgendeiner Form bunkerähnlich war, platt gemacht, gesprengt, leergeräumt, hochgeschüttet. Und ja, aber ein bisschen Spaß müssen die uns auch noch lassen. Nee, sind humorbefreit. Ja, wir sollten am Wochenende die Scheiben der Stadt Geesthacht einschmeißen und da drinnen einen Lost Place machen. Piep, das ist mal Zensur, das nehmen wir mal jetzt raus. Ja, das ist natürlich kein Aufruf, das ist nur mal so ein Gedanke. Ja, vielleicht müsste ja schon reichen, außer im Gebäude irgendwie einen Cache zu verstecken, dass ganz viele Geocacher zu sich kommen. Stimmt. Und dran zu schreiben, wenn ihr ihn nicht ein findet. Ein Foto mit Herrn Pflanz. Genau, ein Foto mit Herrn Pflanz. Ich hab dich lieb um den Hals. So einen persönlichen Sherpa. Ich hab mir einen kurzen Moment überlegt, ob ich jetzt weglaufen sollte, das Zeug verkaufen sollte, damit ich dabei bereich werden könnte. Ja, weil Andrea hing dann wirklich voll wie ein Weihnachtsbaum. Genau, sämtliche Geräte, so, also ja, dir ein GPS, da ein Gerät. Hier halt doch nochmal das Handy, falls du dich dran erinnerst, bei Antiquitera. Ja. Aber es ist wirklich, das Cachen, das kippt völlig. So, diesen Handycacher würde ich, die ganzen, die mir erzählen wollen, mit dem Handy geht auch und sie haben noch nie den Akku zu Ende gehabt, die würde ich als erstes mal zu diesem Cache schicken. So. Und wenn sie dann nach 9 Stunden wieder aus dem Wald kommen, dann frage ich sie mal, wie ihr Handy so aussieht und ob der Akku noch voll ist. Jo. Man soll ja nicht auf den Handycacher rumhacken, aber auch das muss man mal tun. Die Geräte mögen ja genau genug und alles sein, aber ach sorry, die sind für Outdoor einfach nicht geeignet. Ja, ich kann mich daran entsinnen, unser damaliger Mitcacher hatte ja so ein anfängliches Smartphone oder irgendwas in Art oder PDA. Ah, stimmt, ja, der hatte den PDA vom Aldi, glaube ich. Genau, und seine erste Aktion war eigentlich, die aus seinem PDA aus dem Gefahrenbereich zu gehen und sagen, hey, vorsichtig, hier nicht hin, nicht, dass es kaputt geht. Ja, das Ding wäre auch schnell Schrott gewesen. Ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen, das stellt ja auch ein finanzieller Wert dar, aber so viel zum Thema geeignete Geräte. Ne? Ja, also das ist für mich, nee, das hat mit Cachen nicht viel zu tun. Oh, guck mal, hübsche. Schöne Garage, ne? Ja, und vor allen Dingen schön besprayt. Sieht richtig gut aus da hinten. Ja, das waren bestimmt Geocacher, die hier grillen wollten. Das ist ja bekanntlicherweise in Bushaltestellen und Bunkeranlagen verboten. Ja, man darf nicht, das stimmt. Ja, du darfst nicht in öffentlichen Plätzen grillen, haben wir uns erläutert in Dach Eibier. Richtig. Doch, natürlich. Du darfst ja hier spazieren und alles. Und es ist tatsächlich, du musst dann, es gibt dann Grillplätze auf Städten. Wie gesagt, die beiden Polizisten waren auch selbst peinlich, uns das zu erklären. Voll konnte man richtig merken. Die sagten, naja, jetzt macht mal zu Ende und dann... Essen wir euer Würstchen auf. Genau. Ja, wir dürfen leider keine annehmen, weil es wäre ein bisschen Deckung. Ja, es war schon ein bisschen komisch, echt. Ja, die war das schon peinlich. Aber war schon auch in Bärte nicht einer gewissen Komik. Also ich habe doch glatt was dazugelernt. Das war dein erster Kontakt sozusagen, wo meine Personalie immer aufgenommen hat. Ja, stimmt. Wegen öffentliches Grillen. Nee, nur die beiden. Ich hatte keinen Ausweis mit. Ja, nee. Wegen öffentliches Grillen im Bushäuschen. Ja, und das war auch noch eine Betonbushaltestelle, also die hätte nicht mal abbrennen können. Ja. Ja, es also ist schon... Ich hatte danach, fühlte mich doch gleich schlecht, Staatsbürger. Ja, ja. Wir sind dann auch Schemen gegangen, ja. Das war schon... Wir werden immer mehr so ein Korinthenkacker-Staat. Hier ist das beste Beispiel dafür. Es wird immer noch sicherer. Auch immer mit dieser Argumentation, die Kinder. Ja, scheiße, ich bin als Kind früher auch in sowas reingekrochen und ich lebe auch noch. Je verbotener, desto besser. Ja. Bist du sicher, dass wir noch richtig sind hier? Ja, klar. Denk mal dran, wir haben uns schon mal einmal damals vertan und sind rund um dieses Wasserbecken gelaufen, weil ich die Koordinaten falsch eingegeben hatte. Das war die Station. Da sind wir dann, an der Klärgrube gelandet. Genau. Und dachten, ja, hier auf der Straße ist man schlecht. Nicht um das Pflegmäßig. Ja, es war eigenwillig. Aber wir haben dich nicht gesteinigt. Wir haben, also, bloß da habe ich ja das Pferd. Und hier habe ich das ja so gelernt. Ja, das stimmt. Was kommt denn jetzt? Heike muss pinkeln oder was läuft sie vor? Nein, ein Foto, stimmungsvoll. Oh, ach ja, hier ist sie, ja, hier in der Sonne. Ja, weil von der Sonne beschienen, du Sonnenkind. Also. Ja, jetzt Foto mit Mikro und allem, du. Welche Station kommt jetzt eigentlich? Drei. Auf jeden Fall ist es nicht, ist es genauso anstrengend wie vor 6 Jahren, das kann ich sagen. Und ich kann mich tatsächlich an die Station gar nicht mehr so erinnern. An die Gegend, ja, noch so grob, aber die Stationen so gar nicht. Naja, da liegen ja auch 6 Jahre und 7000 Caches zwischen. Und? Es gibt ja neuen Power Trail. Ach, auf mit diesem scheiß Power. Für einen, der die Station hat von kurzer Zeit 3000 Stunden gemacht. Ach, weißt du. Damit das halt dann so reiner Stadt. Powertrails sind in etwa so wichtig wie die Titten am Eber. Wie was? Wie die? Titten am Eber. Okay, ja. Wieso höre ich ja nicht so viel Autoverkehr? Weil wir ja nicht mehr der Quergruppe sind. Also dieses Mikro ist irgendwie besser als meine Ohren. So, wir nähern uns dem nächsten Bunker. Ach stimmt, da müssen wir rein, hieß der Dex, ne? Genau. Tada. Station 3. Mal gucken, ob Herr Pflanz hier war. Ja, hat zugemauert, siehst du? Ach, dieses Ding, nee, das weiß ich noch. Das war das Einzige, wo ich nicht mit drinne war, weil da passe ich einfach nicht durch. Durch das Loch. Da wart ihr nämlich drin. Ja. Und ganz hinten war der irgendwo. Richtig. Aber da gehe ich jetzt auch nicht rein. Warum nicht? Ich habe mein kleines Schwarzes an. Gucken wir mal rein hier. Kein Echo? Nee, kein Echo. Da stimmt, da war vor ein paar Jahren drin, ja. Keiner will rein, lassen wir die Station aus. Ich sage, wir können nicht prüfen, ob Herr Pflanz drin war. Nein, darf er ja nicht. Er hat hier einstürzen. Ach ja, stimmt. Wir sind sozusagen, ansonsten müssten wir den Podcast auf den Spuren von Herrn Pflanz nennen. Ja, ist das so. Wir nennen den Cache einfach um. Wir legen den neu und nennen ihn auf den Spuren von Geesthacht. Ja, diesmal kommen wir viel schneller durch als beim ersten Mal. Wundert mich auch schon. Es ist ja schon merkwürdig, dass erwachsene Menschen im Wald nach Tupperdosen suchen. Aber dass sie dann nach 6 Jahren nochmal wiederkommen und den gleichen Weg nochmal freiwillig ablaufen, das ist schon noch merkwürdiger. Ich komme mir ein bisschen vor wie auf so einer Kriegsveranstaltung, wo die alten Veteranen... Gleich kommt noch irgendeine Station, da sagt, oh, hier ist mein Bein geblieben. Weißt du noch, dieses Triangel an der Hose, die mir inzwischen nicht mehr passt. Ja, das habe ich mir da aufgerissen. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Decken wir den Mantel des Schweigens drüber. Ja, ja, ist ein leider großer Mantel, aber... Ein dicker Mantel. Man könnte sagen, ein Mantel. Keiner wollte durch dieses Loch in den Bunker 3. Das gibt mir schon zu denken. So, wo lacht der Heike? Du hast den, glaube ich, damals gefunden. Ich hab den nicht gefunden. Wir hatten den gefunden. Ich weiß, also wo diese Kette. Na, Carsten bestimmt das nicht. Das weiß ich nicht mehr. Wie aber er war irgendwo ganz hinten. Ich glaube, auch Duffy hat den damals gefunden. Ja, hinten oben. Duffy 77, ne? Ich weiß ja, gar nicht Duffy mehr. 77. Der hat ja auch wieder, ab und zu macht er scheinbar wieder was. Ich hab... Mit seinem lockigen Haar. Wer ist denn das eigentlich? Das ist ein ehemaliger Kollege von ihm. Ja, den habe ich irgendwie nie wieder gesehen. Und er hat eine Zeit lang hat er auf Hardcore-Cashen gemacht. Ja, der hat richtig heftig losgelegt und dann hat er irgendwann aber gemerkt, oh, und weiter geht's nicht. Also irgendwann ist ja auch erreicht. Das war, glaube ich, mit seinem Kumpi Kasi hat er doch den die Alster. Ja, genau. Kasi hat ja, die haben auch zu viel, die haben dann zusammen geklettert auch angefangen und dann irgendwann habe ich auch nicht mehr viel von ihm gehört. Ja, das hast du ja auch bei Anagram gemerkt. Irgendwann wurde dann auch ein Extremist und dann, ja, was dann? Hm. Ich weiß gar nicht, der macht aber, glaube ich, auch noch wieder ab und zu was, Anagram? Ne? Ja, man hört das mal ab und zu mal auch. Auch R2D2 hatte ich jetzt gehört, glaube ich, irgendwo, dass er auch mal wieder was gemacht oder machen soll. Die alten. D-Mark ist. Nee, D-Mark war immer dabei. Ja. Die alten sind immer mehr weg. Ich so. Glaube, also D-Mark ist eigentlich, wir sind eigentlich ganz netten. Ja. Also ich glaube, der wird sicherlich auch eine ganz liebe Mail an Herrn Pflanz. Und da nochmal Informationsmaterial für Besenhäuser. Apropos, ich habe ja nachgeguckt, R2D2 war, glaube ich, auch bei den FTF-Lern hier mit dabei. Aber da gehen wir nachher nochmal durch die Zahlen vom Lehr auf Cerberus. Ja, da habe ich einen Zettel mit, wo ich alles aufgeschrieben habe. Die wichtigen Statistikzahlen, die ja im Cachen nichts wert sind. Ich gehe auch blind, ne? Ich ja. Gerade nach irgendwas Kleines. Also das mit dem Blind will ich schon mal nicht widersprechen. Das große eingezäunt. Ist das Station 4? Ja. Nein, Station 4 ist tatsächlich eingezäunt. Gott, sieht das albern aus. Ein Riesenbunker, der noch relativ heilig ist und dann eingezäunt. Was soll das denn sein? Das ist ja wohl ein Witz. Jetzt ist der Bunker ist eingezäunt und hat eine Öffnung. Sieht man das überhaupt? Das haben die sauberst rausgeschnitten, den Zaun. Also das waren nicht das wir. Ja, tatsächlich. Und guck mal, sauber aufgerollt. Du siehst mal, was für ordentliche Menschen Geocacher sind. Wenn es denn welche waren. Ja, man weiß es nicht. Dort wurde das einfach nur brutal niedergeknüppelt. Stimmt. Da haben sie es. Erinnere mich mal dran, dass wir Herrn Franz eine Mail schreiben. Das muss ausgebessert werden. Wir wollen ja nicht so böse sein. Wir nennen ihn nur noch Herrn P. aus G. Nein, jetzt mal ohne Scheiß, weil die ganze Arbeit, die reingesteckt worden ist, die wurde zunichte gemacht. Ja, kann ich jetzt eigentlich die Stadt Geesthacht verklagen, weil die ja hier. Die haben das hier nicht eingezäunt. Nein, es wurde mutwillig zerstört. Ja. Vandalismus. Stimmt, in der Mitte sind welche über den Zaun gestiegen. Da haben sie es nur halb aufgeschnitten. Hinten ist komplett weg der Zaun. Und vorne ist er sauberst aufgerollt. Das hat schon was. Das ist schon Komik pur hier. Der Zaun, der hat ja echt was gerissen hier. Wirklich wahr. Also, unheimlich geil. Ich weiß nicht, ich muss mal ausmachen. Ja, da ist gar nichts am Zaun. Den werden sie komplett abgeräumt haben. Also, das ist wohl der sinnloseste Zaun, den ich in meinem Leben gesehen habe. Hier. Nee, hier ist er komplett offen, hier ist auch kein Pfeiler mehr. Also hier war auch. Ach doch, guck mal, hier haben sie ihn komplett aufgeschnitten über mehrere. Hier haben sie sogar die Pfosten mit abgeräumt. Ach, du ahnst es nicht. Tja. Das glaube ich aber nicht, dass es hier unter sein. Also liebe Stadt Geesthacht, ich habe das Gefühl, da werdet ihr nicht mit glücklich mit euren Zäunen. Nein, das wird aber trotzdem kein Geocacher gewesen sein. Nee, guck mal, das ist Vandalismus hier unten auch niedergetrampelt und. Definitiv, das war die Jugendgang, die ist darüber beschützt. Das Problem wird jetzt. Ja, also hier wurde richtig lieblos, hier steht fast kaum noch was von dem Zaun. Der ist. Jörg, mal ganz ehrlich, die Schuld werden wir trotzdem kriegen. Hier fehlen locker 10 Meter Zaun, so, die sind komplett weg, samt Pfosten. Also. Nein, also das ist ja gefährlich jetzt. Ne? Jetzt kann man hier einfach so rauf. Wir gehen jetzt auch einfach mal rauf. Ist ja nichts eingezäunt, wir dürfen ja also. Ja. Ach, da konnte man durchgucken, gut. Genau, und dann war es, das gibt es nämlich ein Foto, da hat der Heike dann nämlich durchgeguckt. Ja, Mensch. Ach ja, herrlich. Das Gute ist, man kann nicht zur Seite wegfallen, ist ja eingezäunt hier. Ja, das ja. Also die Zäune sind schon ziemlich albern, sorry. Unten an der Ecke beim Tritt. Genau. Da konntest genau. du nämlich dann da reinduschern, da konntest du nämlich runterklettern und dann war er unten mit drin. Ach guck mal, da ist auch die. Ja, klar. Ja, da ist doch die Treppe. Da ist die Treppe. Siehst du die? Da? Die, ach so, die ja, Eisendinger. Ja, Mensch. Doof. Damals hat sie noch gehalten bei uns. Oh, hält die auch jetzt noch. Die hält auch noch jetzt. Wir gehen natürlich nicht rein, es ist ja eingezäunt. Also ist. Ne? Nein. Wir stehen ja hinterm Zaun jetzt und gucken. Richtig. So? Ja, ist ja die Frage, auf welcher Seite hinterm Zaun. Es geht ja nicht mehr rum. Also ist ja nicht klar, was hier eingezäunt ist. Ja, eindeutig. Wir gehen jetzt hier gerade nochmal lang. Da unten drin, ja. Und jetzt haben wir hier noch einen Bunker, der komplett eingepfählt ist. Lord of the Rings, ja, kommt hin. Wolltest du das nochmal fotografieren? Ist das wieder so ein Zettel? Ja, natürlich, hier war doch der Feind von Lord of the Rings. Ah, Heike, mach mal ein Bild. Hier haben wir wieder einen Zettel, auch von Herrn Pfahl, oder? Ja, natürlich. Von Herrn Pflanz, von Herrn P. aus G. Ja, geht so oder muss man weiter weg? Ja, genau. Zaun, der hier rundherum war, ist komplett verschwunden. Der ist einfach gar nicht mehr da. Vermutlich Metalldieb oder irgendwie sowas. Also, die Pfosten stehen hier immerhin noch. Also, liebe Stadt Geesthacht, das wird euch auf Dauer aber viel Geld kosten, wenn euch das ewig wieder geklaut wird. Ob das so sinnvoll ist, das hier einzuzäunen, ich weiß es nicht. Aber hier gibt es eine andere E-Mail-Adresse, falls du das allgemein. Nee. Umwelt@geesthacht. Und du kannst natürlich auch Jürgen P. aus G. Ich wollte gerade sagen, die habe ich vorhin nur übersehen. Umwelt@geesthacht.de. Falls der sehr P. schön. Aus G. Urlaub hat. Aber ganz ehrlich, schreibt ihm keine E-Mail, bringt da eh nichts. Nein, in Ruhe lassen, besser ist das. Ja, vor allem, das bringt ja nichts. Es ändert ja nichts an den Tatsachen. Aber guck, immerhin ist das jetzt biologisch, weil ja, ist eine Spinne ist. Bring es doch gleich wieder zurück, damit sie weiter brüten kann. Ne? Oh, da hängen sie da echt noch. Ach ja. Ist auch so gefährlich, die Lampe. Wenn man da reingreift, kann man sich ja wirklich... Vor allem abseits der Wege, hier sind doch Wege. Ach, ich darf mich da gleich drüber aufregen. Am geilsten finde ich ja, dass sie ihnen den gesamten Zaun hier geklaut haben, aber rund um den Bunker. Die Pfeiler sind doch alle da. Ja, aber ist das nicht... dann schon fertig? Ach so, meinst du, die bauen jetzt erst noch? Sind sie denn schon... Ich guck mal. Ja, der ist aber ein bisschen tief reingekommen. Nee, du hast recht, hier ist gar kein Zaun dran gewesen. Ne? Nee, da sind doch noch keine Dinger dran. Nee, stimmt, das ist wohl nur vorgesehen. Ja, aber da war jemand zu kräftig. Guck mal, da hat jemand Hulk wahrscheinlich seinen Hohlraum. Ja. Wir mussten erstmal die Arbeit aus Sicherheitsgründen einstellen. Aber ich meine, gut, dass sie hier nicht fertig sind, sehe ich ja noch ein. Also hier war offensichtlich nichts dran, aber der Zaun war ja fertig. Der ist ja geklaut zum Teil da drüben. Richtig. Du weißt, was jetzt passiert ist? Jetzt wird hier randaliert. Diese Zäune werden da rausgeschnitten, wie wir schon sehr schön sehen konnten, und mitten im Wald verteilt. Das ist ja unheimlich viel besser als vorher jetzt. Also ganz klasse. Ja. Also die Zaungeschichte finde ich nicht die richtige Lösung. Sorry. Ich verstehe, dass sie es dicht machen wollen. Das kann ich vielleicht noch gerade so akzeptieren. Ja. Obwohl die leer auf Servos hätten sie lassen können. Aber das mit dem Zaun wird nichts. Das wird hier durch den ganzen Wald verteilen. Ja, ist ein bisschen unglücklich. Unglücklich gebaut. Bisschen ist gut, ja. Und das andere ist, es hatte sich hier irgendwie scheinbar eine Subkultur gebildet. Also, guck dir manche Bunker an, da gehen wir ja nachher auch noch hin. Diese Graffiti-Sprayerei, der ganze Müll, da war ja ein Sofa hin transportiert. Ja. Wo ich dann wirklich sagen muss, mein Gott, was für ein Energieaufwand. Ja. Und dann meckert alle die Jugend von heute. Ich wollte gerade sagen, ne? Da tut sie mal was und dann wird ihnen das richtig eingezäunt. Weil die hat immerhin einen Sofa in die Butnik geschleppt. Ja. Also wenn wer weiß, wie schwer. Wir nicht, ne? Boah, viel weniger. Also verstehen tue ich sowas auch nicht, wie man sich wirklich... Station wie viel? Fünf. Wie man sich an Station 5 setzen kann mit einer Flasche Whisky und sich den Schädel dazu knallt. Zwei Soldaten. Also nicht heute, aber vor 6 Jahren. Jetzt gehen wir schön durch diese Kiesgrube auf Station 5 zu. Heute wissen wir auch, wo das ist. Ich glaube, damals haben wir tatsächlich Robert anrufen müssen. Ja, weil wir dort nicht suchen konnten. Genau, da hat Heike das erste Mal bei Robert angerufen und gefragt, sag mal, kannst du mal helfen? Weil es ist ja so, dass man früher halt, war es ja konspirativ. Ja, heute ja, ja. Kannst du da die Leute anhauen, von wegen, ja, kann ich mal hinkriegen. Geh mal zur Seite. Kann ich mal hinkriegen, ich suche hier was. Also. Ich weiß gar nicht, damals war er, glaube ich, auch gerade irgendwo hin unterwegs, als wir ihn angerufen haben. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern. Ja. Übrigens hier Treckerspuren, wir sind ja auf dem Weg unterwegs. Das hier ist übrigens Naturschutzgebiet Weserdorn-Heide. Ja, aber ich meine, gut, dieser Sandhügel ist. Auch da wird ein Trecker ja tatsächlich unter Umständen was zu suchen haben. Das weiß man ja nicht. Es soll hier tatsächlich, also da müsste eigentlich, würde ich sagen, das Umweltamt hier nochmal tätig werden. Im Winter sollen jetzt hier tatsächlich Jugendliche oder Kinder auf. Ich habe hier mit Schlitten runterzufahren. Nein. Ja, dieses labile Ökosystem mit halt ihren Kufen zu zerfurchen. Das heißt, man sollte das einzäunen. Das wäre eine Alternative, ja. Obgleich, du hast ja gesehen, Metalldiebe, Vandalismus. Ich weiß nicht, ob Metalldiebe sind. Ich schätze mal, die schneiden das raus und schmeißen das dann irgendwo in den Wald. Super, dann haben wir hier den ganzen Wald voll Zaun. Das ist natürlich viel besser als... Jo. Wenn man da reingehen also ich würde. Ich bin aber echt ziemlich geknickt, dass dieser Cache nicht mehr gibt. Ja, das ist echt deprimierend. Vor allen Dingen finde ich auch ziemlich schade, dass jetzt der Owner aus dem Bob so ja, demotiviert ist. Naja, gut, aber ich meine, das kommt auch, glaube ich, überkommt auch mittlerweile jeden Mal, ja, weil das Cachen sich einfach extrem ändert. Ja, das stimmt, weil was mit Bob Caches sind immer etwas Besonderes. Ja. Und vor allem das Schöne ist, du konntest dich ja immer darauf verlassen, die funktionieren. Ja. Klar. Aber er ist halt auch, das sind auch die Caches, die er mag und die jetzt so neu kommen, geht es ihm wie mir, glaube ich. Ja, die 47. Dose in einem Wassermast oder Mann. Es gibt einfach wenig neue Ideen. Und wenn, dann ein paar wenige Multis. Und die werden kaum noch gemacht. Musst dir mal die Loks angucken. Ja. Die Leute machen nur Statistik. Ja. Du brauchst dann nicht mal neue Ideen, so ein, ich sag mal, der klassisch einlaminierte Zettel, verpackt mit einer schönen Geschichte in einer schönen Gegend, ist ja auch schon was. Ja, aber selbst das machen sie ja nicht mehr. Und über Mikro geht auch nichts mehr. Oh Scheiße, war das damals auch schon so steil? Ja, war's. Wir müssen da rechts hoch, oder? Ja, da. Ja, ich gehe lieber hier. Okay, ich schatte. Ja, vor allen Dingen ist hier kein Sand. Ja, das ist Das ist wirklich ein steiler Berg. Mal sehen, ob die Station noch da ist. Ja, wahrscheinlich. Da ist ein Herr P. aus G. Konnte doch keinen Zettel laminieren. Also wie gesagt, das Schlimme ist ja, dass man das tatsächlich verstehen kann. Durch die Horden an Geocachern muss man was machen. Bei diesem Cache trifft es mich irgendwie trotzdem extrem, weil als sie in Leipzig die zugemacht haben, da habe ich noch gedacht, ja, war absehbar, dass das kommt. In die Gebäude darf man nicht rein, das ist klar. Auch wenn kein Schild steht, ist das klar. Aber ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, also verstehen kann ich das auch. Ja, aber da habe ich noch gedacht, aber solche wie diese, die bleiben ja, weil es erlaubt ist. Ja, scheiße. Aber ich gehe davon aus, er hat ja keine andere Handlungsmöglichkeit gesehen. Du hast ja dann überall publiziert. Ich war mit meinen Kiddies da. Das ist das Dümmste, ja. Und immer mit Kindern hier noch so eine Caches zu machen, ja. Aber das wird modern langsam. Und mal ehrlich gesagt, ich an seiner Stelle hätte das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Weil, welche andere Möglichkeit? Sind wir oben, wie du siehst. Oben auf dem Berg. Ich hätte ihn nicht zugemacht, weil er vom Cosmic Bob ist. Oh, der ist sogar noch da. Unten. Gut, dass man jetzt oben auf dem Berg ist. Jetzt steht er 305 Meter, 42 Grad unten. Super. Also ich muss mal gestehen, auch wenn das ja alles nachvollziehbar ist, wenn man ehrlich ist, aber Herr P. aus G. hat sehr gefuscht. Er hat ja alles noch liegen lassen. Ja, wobei... Wobei, er hat Station 1 hat er den Hinweis gegeben. Ja. Damit ist eigentlich die rechtliche Lage für ihn und für mich eigentlich auch klar. Das heißt. Nein, da hat er geschrieben, er hat den Cash eingesammelt. Das stimmt nicht. Nee, ist einfach falsch. Hat er geschrieben? Ja. Das nenne ich mal vielleicht etwas unsauber formuliert, weil ja, wahrscheinlich. Nein, das ist einfach falsch. Wahrscheinlich fehlt ihm da so ein bisschen der Hintergrund. Er hat Station 1 eingesammelt und sonst gar nichts. Also ist das falsch. Oder ist ein Beamter, da muss er lassen werden. Es hilft nichts. Er ist bestimmt ein Angestellter. Komm. Ja, nur, hat er Lob. Nicht so. Das heißt, er hat Lob gekriegt, dass er Station 1 gefunden hat und wird jetzt entlassen, weil der Rest leider noch da ist. Doch nicht auf Herrn P. aus B. Er tut nur seine Pflicht. Ja. Auch wenn wir vielleicht anderer Meinung sind. Ja. Also ich denke, in seiner Situation hätte ich ganz genauso gehandelt. Das heißt, Zwischenstation Herr der Ringe, ich weiß gar nicht, es war Station 3 oder so, ne? Ja. Auch da hängt jetzt ein Zettel von Herrn P. aus G. drinne. Das sind so, da verstehe ich es nicht mehr. Hier kannst du einen Dreijährigen spielen lassen. Was soll hier passieren? Hier fällt nichts um, hier ist nichts kaputt. Wie hat er das hierher gebracht? Weil ja. Wir sind natürlich virtuell hier, aber gesetzt im Fall, er musste den Weg ja verlassen. Ja, wieso? Hier darfst du ja her. Ich sehe hier nicht, dass hier kein Weg hinführt. Und hier, ich habe auch keinen Zettel gesehen, dass ich hier nicht her darf. Ich wollte mal gucken, was auf dem Zettel steht, der da aus der Wand guckt. Ja. Man wurde böswillig vom Weg runtergelockt, um diesen Zettel zu gucken, ja, was da draufsteht. Ja, andererseits mussten wir das ja, damit man das publizieren kann. Wir fordert ja auf, das zu verbreiten. Ach, das stimmt, ja. Ja, das ist was dran. Wir verbreiten das jetzt hier nochmal. Wir verbreiten gerade seine E-Mail-Adresse und Ähnliches. Nein, aber Herr der Ringe ist echt schade, weil da kann ich es nicht akzeptieren. Weil Lair of Cerberus, ja, scheiße, aber ja. Aber Herr der Ringe, also guck dir mal an, wie lange sind wir jetzt gegangen? 10 Meter da? Ja. Das ist doch albern. Station 6, falls dich mal erinnern. Nö, okay. Ja, ein bisschen, aber es geht schon. Das ist nicht viel Dreck am Rucksack, nur du hängst vorne dran. Das nennt sich Bartwuchs, Meister, Bartwuchs. Ach, guck mal an, selbst die Klappe ist weg, echt, das ist doch. Ich glaube, ich habe irgendwie langsam gleich mal Hunger, so. Echt? Ja. Geht schon. Oh ja, das stimmt. Mal ein Brötchen essen oder so ist ja, gar nicht ja. Verkehrt, das stimmt. Bravo. Dann hatten wir keine Zeit zum Frühstücken. Jetzt ist es gefährlicher als vorher, als da die Klappe drauf war, man nicht sah, wie man da runterkommt, konnte nichts passieren. Jetzt guckt ihr es jetzt mal an. Ne, wenn einer von oben da runterläuft und nicht aufpasst, ja. Ja, aber komm, da kommt ja keiner hin. Das ist ja 3 Meter neben dem Weg. Ja, aber das stimmt, hätte. Darf man ja gar nicht. Das genau. Hätte Herr P. aus G. ruhig einsäunen sollen. Hier. Ja, also, hast du recht. Ja, ja, das müssen wir schon bemängeln. Also. Vielleicht sollten wir ihm da nochmal drauf aufmerksam machen. Das ist ein Verbesserungsvorschlag. Ja. Also wer immer ist, interessiert mich. Aber heute müssen wir mal auf ihm rumhaken, wenn er uns so einen schönen Cache zugemacht hat. Oh, guck mal, Heike qualmt. Ja. Du qualmst. Ach, da fahren die Autos. Das kann ich mir gar nicht erinnern, dass das so dicht war. Ja. Obwohl, wenn Herr P. aus G. das nicht gemacht hätte und ich Beamter oder Angestellte der Stadt G wäre, hätte es auch Herr K aus K. Ja. K aus L. Ja, die sind alle verstrahlt. Hier ist so das AKW und so. Der arme Herr P kann nämlich nichts dazu. Aber... Da wird's romantisch. Über diese Hügel mussten wir gehen. Ich kann mich entsinnen, dass damals ziemlich nass war, die Füße. Ja, das Gras, ja. Jo, verklär nicht alles. Hier Erinnerung, weißt du? Mitten in Wald. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, in seinem Garmin 550 ist in Wirklichkeit ein TomTom eingebaut. So grob ist das. Ah, da kommt wieder ein Bunker. Wir nähern uns. Station 7 müsste das sein. Kein Zaun drumherum, immerhin. Es hört sich immer im Mikro an, als wenn hier so ein Lagerfeuer brennt. Die ganzen, das Laub und die knitternden Zweige. Ach, das macht das Ganze noch romantischer. So, jetzt hänge ich gerade fest. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Hier Station 7? Also die kann, sagt mir... Doch, da musste man auch rein, ne? Ja, ja. Hat nicht hier diese... Doch, da unten ist der ganze Müll. Ja, doch, das war hier, glaube ich, so eine, irgendwie so eine Suppendose, die man aufschrauben muss. War denn hier das nicht mit dem... Da hinten mit dem Reflektor? Nee. Nee, das war das vorhin. Ach, was weiß ich. Wir werden alt. Das weiß ich auch nicht. Ja, dieses Alzheimer kommt. Da kannst du machen, was du willst. Aber drinnen waren wir auf jeden Fall. Das war drinnen irgendwo. Und sie ist nicht eingezäunt. Doch, da waren wir drinnen. Guck mal rein. Da unten drinnen waren wir und haben gesucht. Doch, mit Sicherheit. Haben wir auch. Ja. Aber das war nicht die Dose. Nee. Nicht, der hat nicht verlegt, der hat die vielleicht 3 Meter weiter nach rechts und eine andere Dose genommen, nicht richtig verlegt. Nee, das passt schon. Heike glaubt es wieder nicht. Jetzt sucht sie wieder stundenlang, bis sie irgendwo einen Grund findet, warum es nicht hier war. Korinthengacker. Ja, aber kurioserweise hat sie ja in 98% der Fälle recht. Ja, aber heute sind 2%, deswegen ist auch heute die Stadtgemeinde Geesthacht doof. Eben, ich darf heute bestimmen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Siehst du? Das los. Leuchtet ein. Natürlich. Wo müssen wir weiter? Zum nächsten Zaun. Mich? Bestimmt runter. Ja. No. Steht hier mitten im Wald eine Tür. Stand die letztes Mal auch schon da? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Aber ich meine, glaub, vielleicht ist ja jemand da. Aber stimmt, die Pilze sind auch völlig offen, die Fliegenpilze. Kein Zaun, nichts. Nicht mal ein Zettel dran. Gefährlich. Von Herrn G. Ach nee, Herrn P. aus G. Los, Station 8 wollen wir. Ach, ich genieße das, den nochmal abzulaufen. Ist nochmal so, sozusagen nochmal so einmal die letzte Ehre erweisen. Mal ganz ehrlich, heute wäre es auch nicht mehr so wie damals. Nee, das stimmt. Weil man ist auch ein kleines bisschen verwöhnt. Bequem geworden. Aber mittlerweile rufe ich schon nicht mehr so schnell irgendwen an, sondern ich gehe durchaus mal wieder ein zweites Mal los, wenn es ein guter Cache ist. Statistik zählt ja nichts. Die Power Trails sind ja nur ein großer Spaß. Mit Zahlen haben die ja nichts zu tun. Mitten durchs Unterholz. Heike lässt das alles lieblos in mein Gesicht fliegen. Hoch, da hoch, ein bisschen weiter, hochziehen, fertig. Naja, also in Wirklichkeit hat er eine halbe Stunde gebraucht. Es hört sich natürlich viel besser an. Zack, zack, war oben. Wie war das? Es verklärt halt alles so ein bisschen mit dem Jahr. Ja, nur weil ich klang wie Darth Vader. Nun, bitte dir. Oh, ist das glatt. Vorsichtig, stürzt Ui. Nicht. Ja, das ist wirklich glatt. Ich will mal gucken. Mal rumgucken will ich. Was? Hier mussten wir doch das Ding auffangen. Richtig, darf uns nur fallen lassen. Du hast es von oben runter gesäbelt. Oh nein, der Graffiti ist neu. Ja? Da oben war es nämlich dran. Genau, an dem ist das nicht mehr dran, an dem Eisending? An dem Eisenpfeiler. Ja, da oben ist das nämlich. Ja, man sieht es nicht. Und da haben wir gedacht, oh, da kommen wir nie ran. Und dann mit seinem Teleskopstab, seinem Prickstock. Ja, genau. Runter und dann hat er es fallen lassen. Ich erinnere mich noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich glaube ja, du hast das fallen lassen. Ja. Ich sehe auch nichts mehr. Ich möchte mal noch wissen, wie Robert darauf gekommen ist. Ne? Ich finde es echt beeindruckend. Mit dem Seil, oder? Nee. Ja, aber es ist, ich würde sagen, es ist völlig super kreativ. Also mal ganz ehrlich, mit einer Ausziehleiter heute, Teleskopleiter. Ja, ja, klar. Aber das ist ja das, was ich meine. Wir sind dann mit einer offenen Leiter durch den Wald geworden, angeguckt, wie Auto. Nee, ist aber nichts mehr oben dran zu sehen. Scheint nicht mehr da zu sein, die Station. Aber vielleicht hat Herr P. aus W. Nee, vielleicht hat er das auch verlegt. Robert sagt auch irgendwas von irgendeinem Sprachmodul, glaube ich. Also er sagte schon, dass er auch ab und zu so ein bisschen hat er wohl... Ja, aufgepimpt. Aufgepimpt nannte er das, genau. Ja. Kam nicht auf den Namen. Ja, die Station war hart da hoch. Ja, nee, da oben ist das ja locker gemacht. Ach ja, Carsten ist von vorne ohne jedes Hilfsmittel kurz die Wand hoch. Spider-Man. Das weiß ich. Ja, nee, also keine Saugnäpfe, hat sich die Hände einfach eine Woche nicht gewaschen und dann. Ja, aber statt Spider-Man ist jetzt Spiderschwein, ne? Das ist nichts mehr zu sehen hier. Ja, die Station scheint dann echt weg zu sein, weil da oben ist nichts mehr zu erkennen dann. Ach, immer die gleich gibt er auf. Ja. Schreit ihn nicht an, kein rotes Warnlicht. Wir haben ja Koordinaten mit. Und schon heißt es, die Station ist weg. Die Station fand ich auch witzig, weil hier hinter diesem Eingang hätte man gar nicht gedacht. Man hat gedacht, das Gebäude ist rundherum zu. Ja. Und dann stehst du hier plötzlich drin. Das war auch sehr merkwürdig. Ach, schön war's. Schön war's, ja. Was ist das, Station 8, ne? Ja, genau. Da müsste jetzt die... 9, die berühmt-berüchtigte. Die berühmte berüchtigte. Hast du damit? Ja. Oder ein kurzes Seil? Nee, habe ich vorhin ausgepackt. Die kostete uns den zweiten Herrfahrer. Ja, und wir waren total stolz, und ich weiß noch, da stolz wir waren, dass wir die Station erreicht haben. Ja. Und da haben wir auch ganz schön was geleistet. Da waren wir auch 8 Stunden für unterwegs, muss man ja ehrlich gestehen. Und beim zweiten Mal waren wir irgendwie noch mal 5 oder 6 Stunden hier, also ja. Aber mein Gott, alles mühsam hart erarbeitet. Ja, hat Spaß gemacht. Und von daher, und so erfahren waren wir. Aber unsere Loks waren relativ kurz, hatte ich gesehen. Die lese ich nachher nochmal vor. Ja, ich wusste ja nicht so, was man so schreibt. Ich habe sie ja, eine dumme Ausrede habe ich auch immer. Sie waren trotzdem relativ kurz. Ja, aber immer besser als zum Beispiel DFDC. Oder überhaupt gar nichts zu schreiben. Oder Grins. Ja, ich kenne die Kürzel. Der kürzeste Logbuch-Eintrag, den ich mal hatte, war bla bla bla. Nee, obwohl neuerdings wird gerne geschrieben, wir haben es geschafft, später mehr. Dann haben die vor Ort gelockt. Und diese später mehr steht auch in 5 Jahren noch da. Also, ja, dann sollen sie lieber gar nicht schreiben, so ist es ja noch alberner. Ja, gar nichts habe ich auch mal gehabt. Endlich mal wieder auf ein paar Leuten rumhacken, das mache ich mal gerne. Beim Cachen ist das gut. Und heute tut das besonders gut, weil das ist ja doch so, ach man, das ist so ein kleiner Stich in der Seele bei jedem Station. Auch wenn wir den ja nie wieder gemacht hätten, aber es war ja einfach ein schöner Cache. Man ist hier da durchgewandert, ich war ja schon des Öfteren dann auch noch auf hier in der Gegend. Dachte mir immer, ha, da ist Leo auf Servo. Ja, ne, da ja, war also, man. Oh. Ja, das ist ja auch einer der wenigen Caches, denen ein Cache gewidmet worden ist, auch wenn es nur ein kleiner war. Ich sag mal, warten auf die anderen. Ja, stimmt. Also von wegen. Ja, von NDR oder so, ne? Ja. Hm. Also insofern ist schon, also eigentlich müsste man sagen, eine große Huldigung, weil es ist wirklich ein großartiger Cache. Ja, das kann man, guck mal, genau Stopp drücken erstmal, das ist genau die richtige Aussage gewesen. Man könnte auch sagen, egal wie oft man hier war, findet immer noch was Neues. Also hier war ich noch nicht. Eben. Der Bunker ist tatsächlich neu. Ich muss mal reingucken. Ja, die hat schon ein paar gebraucht. Weißt du, das ist kein Geocacher. Das möchte ich jetzt mal... Erstmal Würstchenpackung. Wildcacher hat hier stattgefunden. Geil, die Löcher hier von oben. Romantisch, nicht? Immerhin mal einen, in den ich wieder rein kann, ohne dreckig zu werden. Doch, hier waren wir doch mal drin, oder nicht? Nein. Nee, kommt raus. Nein. Die sehen alle gleich aus. Grau, guck mal, aber ein Baum wächst schon wieder drin. Das finde ich auch immer witzig, ne? Aber bitte verletzt euch nicht an den scharfkantigen Metallgegenständen. Hast du überhaupt auch das Gesicht nicht verletzt? Autsch! Also ein bisschen höher könnte es sein. Von der Kopfhöhe her bin ich nicht ganz zufrieden. Oh, jetzt, der läuft schon weiter und kriegt nichts mehr mit. Oh, Carsten fliegt schon auf die Schnauze da hinten. Ach, ist irgendwie traurig, hier lang zu laufen und zu wissen, dass das letzte Mal, dass wir uns den Cache angucken, weil es gibt ihn einfach nicht mehr. Hier kommt noch ein einzelnes Blatt rein, das war ja witzig. Ach, der Cache war schon großes Kino, keine Frage. Naja, weiter zu Station 9. Ich oben drauf. Ich weiß, das legendäre Foto kenne ich doch. Mit der Leiter war auch sehr schwierig. Die haben uns angeguckt wie Auto. Also wenn wir mit der Leiter hier durchspaziert sind. Ja, das stimmt. Da sind ja ein paar Reiter uns entgegen, oder Reiterinnen uns entgegen. Reiter, ja. Die sind ja fast gegen Baum geritten, wenn das Pferd nicht selbstständig ausgewichen wäre. Und in der Zeit hat Duffy 77 versucht mit seinem Seil, in dem einen ist ein Loch drin hier vorne, siehst du, in der Decke, die da so rübersteht, ne? Ja. Da ist ein Loch drin, da hat er das Seil dann durchgeworfen und wollte sich dann da hochhangeln. Das sah bedingt elegant aus und hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, wo der Fehler war, aber es funktionierte nicht. Ich glaube, das Massen-zu-Leistungs-Verhältnis war auch nicht ganz so optimal. Ja, das Problem hatten wir querbeet. Genau. Aber besonders schön war eigentlich dann die ich sag mal, die Mitläuferin, die immer sagte, bitte da oben, und dann immer da unten, komm da auch mit hoch. Nö, bleib mal unten. Ja, kann ich sogar verstehen. Waren wir eigentlich alle oben? Nö, warst du alleine oben, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Und dann war es der berühmt-berüchtigte falsche Stein. Stimmt, wir mussten es mit der Leiter auch festhalten, weil die Leiter da ganz schön am Wedeln war. Es ging ja, ganz schön senkrecht hoch, ja. Weil die Aufstellfläche einfach nicht da ist. So, da rechts an der Kante musste man dann hochklettern, weil einen Weg sonst gibt es nicht auf den Vorplattformen. Mhm. Bis zur Vorplattform sind wir auch alle relativ problemlos gekommen. Und von da aus höher ging gar nicht. Kommst nicht hoch. Und dann haben wir, oben sind ja auch noch ein paar Löcher. Andere sind ja, glaube ich, ganz hardcore-mäßig. So, die haben sich über die Bäume. Rückseite hochgestiegen. Alleine das zu verstecken oder so, ist das dann schon. Wobei man auch nochmal zusagen muss, hier hinten ist also keineswegs eine flache Ebene, wenn du jetzt oben runterkachelst. Sondern wie du schön gucken kannst, fliegst du dann auch durch in dem Schacht. Yep. Also es ist nicht so, dass von hinten irgendwie einfacher wäre oder ungefährlicher, weil hinten ist halt der Schacht und geht dann runter. Also es ist schon, die Station hat er schon in sich. Obwohl, wenn ich mal ganz ehrlich bin, sie sieht ein kleines bisschen desolater aus als... Ja, ne? Ich habe das Gefühl, es eingefallen ist ein Stück da oben, das Dach. Auch, hab ich auch das Gefühl, das Dach hatte, ob das vorher diesen Einbruch hatte, weiß ich, bin ich mir auch nicht sicher. Ja, das kommt durch die Geocacher, die ein bisschen zu schwer waren. Nee, aber das Ding, ich sieht tatsächlich aus. Also die Wand, dieser Rest hier und die Wand oben. Guck mal, die ist ja richtig jetzt, die Decke hat ja jetzt richtig einen Knick. Ja. Und ob die das vorher auch hatte, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich auch nicht. Vielleicht. Also. Ich meine, irgendwann ist der Stahl auch mal durchgerostet. Ja, klar. Aber da kann man eigentlich nur dankbar dem Herrn P. ausgeben. Ja, dass man da jetzt nicht mehr einstürzt. Also ich finde, man sollte den ganz dringend einen Zaun hinstellen. Ja, der Zaun fehlt halt wieder, ja. Wir gehen gleich einmal weiter. Man kann das nämlich also vom Weg aus sehen. Fies wäre... Man muss nur den Beton abschlagen. Ich weiß, fies wäre es ja jetzt einfach mal an die Gemeinde Gesach zu schreiben, dass wir eine Station noch wüssten und die sollten sie doch besser auch mal abräumen, wie ich die sehe. Ich stelle mich dann hier hin und warte, bis sie kommen und dann möchte ich sehen, wie sie es machen. Das könnte etwas kompliziert werden. Ja, eigentlich hast du mit der Leiter eine Chance. So richtig zum Klettern ist das Teil auch nicht. Also. Einige sind ja mit einem Seil hochgeklettert. Irgendwie oben, ja, aber da geht es dann auch so, fällt nicht richtig Begriff ein, Selbstbefriedigung. Da geht es darum zu zeigen, dass das geht. Also mit der Leiter ist es das Einfachste. Mein Gott, das ist ja doch wirklich keine Höhe da. Aber ich muss schon auch zugestehen, ich finde das schon sehr kreativ. Ja. Weil auch, das zeugt ja auch schon von gewissen Mut, überhaupt so ein T5er zu legen, weil der Mut fehlt ja zum Teil heute. Und wenn T5, dann sind es Bäume. Ja, oh, super. 30 Meter hoch, 35 Meter hoch und das ist alles toll. Mein Seil ist mal länger als deins. Ja, genau. 200 Karabiner haben wir am Gürtel und dann geht's los. Ja, maximale Zuladung des Seils mit Karabiner darf nicht überschritten werden. Ja, wir haben jetzt ja immer nur dieses eine. Wir haben jetzt auch Klettern und gerade ja. Wir haben jetzt ja verlängert. Hat, ne? Ja, ich weiß. Ganz anders ist, ne? Hier 20 mit der plus, ne? 20 Meter schaffen wir jetzt mit den Strickleitern. Aber es hätte mir hier auch nicht genutzt. Du kriegst die Strickleiter oben nicht eingehängt. Aber bei den Bäumen, da ist es ja auch ein kleines bisschen absondern von der von anderen. Ich weiß nicht. Von diesem ganzen Klettercache weiß ich auch nicht. Das ist nicht mein. Ich finde, so einen Cache sollte jeder machen können. Dann ist er gut. Die Klettercache ist gut, wenn sie wollen, sollen sie auch legen. Stört mich ja letztendlich auch nicht. Komm auf Ignoren, gut ist. Aber grundsätzlich finde ich immer die Caches am besten, die auch gern T5 sind. Aber die muss jeder machen können. Das ist wichtig. Und beim Klettern musst du schon wieder einen Spezialkurs machen. Dann kann das schon nicht mehr jeder. Oder auch beim Tauchen muss auch wieder Gerät haben. Und ach, das ist alles so nicht so mein. Ja, da hast du recht. Aber die Gefahr, die dann natürlich besteht, ist, dass du, wenn sie jeder machen kann, auch jeder machen möchte. Ja. Und soll er doch. Ich bin auch etwas schmerzbefreiter, ganz ehrlich. Wenn hier einer abkachelt und sich dabei da unten auf den Metalldingern aufspießt, der hat gewusst, was er tut, wenn er erwachsen ist. Sorry, ist das sein Problem? Es wird da mal, ja, die tun mir dann leid. Nee, die haben gewusst, was sie tun. Die sind das Risiko eingegangen und haben dann Pech gehabt. Aber genau da liegt leider das Problem. Weil sehr viele dann auch ihre Kittys mitschleppen, wie Fotos belegen. Ja, das ist aber geschickt, noch Fotos davon reinzustellen. Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, hallo Leute, er merkt es noch. So brauchst du vorne am Eingang nur das Jugendamt hinstellen und dann gleich entmündigen lassen, hätte ich fast gesagt. Gleich die Kinder da behalten. Die Kinder, die können das nicht verantworten. Und da liegt im Moment auch das Problem. Weil der Mensch ist nun leider nicht verwundungsbegabt, wie man da meint. Und dementsprechend kommt auch jemand hier mit einem Bollerwagen, Kinder, ich weiß gar nicht, auf dem Fotos lassen. Da machst du dir jetzt gerade eine Menge Freunde, aber recht hast du. Ja, was soll's. Das ist gut, bin ich immer nicht das Arschloch alleine. Diesmal, das finde ich gut. Puh, war da die eine verlegt oder so? Also diese sagt mir gar nicht so richtig was. Nee, nicht so recht, ne? Nö. Nee. Was ist denn das, Station 10? Obwohl, ich kann nicht. Waren wir hier drin? Weiß ich gar nicht. Ja, hier ist auch noch, oh mein Gott, glatt. Nee, die Station sagt mir jetzt auch nicht wirklich was. Die ist wohl neu. Kann er in 6 Jahren schon alles vergessen haben. Nö, dann ignorieren wir die. Die gibt es gar nicht. Das war jetzt nur ein Fake. Okay. Aber ja, irgendwie so diese Mauer, ich komme schon irgendwie dran erinnern, die Finger zu haben. Aber ja, was hast du schon alles rumgefummelt? Ach, Mann. Nee, komisch. Also die Station kommt mir, also alle anderen, spätestens als wir da waren, fiel mir so ein, Mensch, ja stimmt, die gab es auch noch und so, aber hier, weiß ich nicht. Nee, die sagt mir, ja, das ist... Und du hast das Richtige eingetippt, aber kann ja sein, vielleicht hat er geschrieben, dass er ein paar geändert hat. Oder Station 11, gepimpt muss ich nochmal meinen Zettel holen, hast du meinen Zettel, Hase? Carsten sagt, hier war die Ananasdose, gut. Weil, ich krieg's nicht mehr zusammen. Da hatten wir nämlich, in dem Baum hatten wir nämlich unsere Rucksäcke gelagert. Ach komm. Ne, Logi, Fotos. Fantasiert sich hier wieder eins zusammen. Komm, von hier sieht das aus wie eine Kirche. Hier ist ein Kreuz. Oh, hier ist der Zaun relativ heile. Ist wohl neu, wa? Aber wahrscheinlich will hier keiner her. Der ist noch nicht überstiegen worden. Mal gucken. Na, deswegen, dann können es keine Cacher sein, weil die haben den Cache noch zu Ende gebracht. Ja, vielleicht haben die auch einen Telefonjoker, das weiß ich natürlich nicht. Nee, aber komm. Ja, will ich ja gerade mal gucken. Also zumindest eingedrückt wäre ein bisschen wahrscheinlich. Also, rund um Station 11 ist der Zaun in wirklich gutem Zustand. Das ist der erste Zaun, der hier einigermaßen heil ist. Und scheint auch... Ja, sehe ich auch so schon. Da gibt es auch schon so 1-2 Stellen. Da kann man so rüberhüpfen, ohne den Zaun irgendwie zu berühren. Also das ist auch wieder ein Witz. Ja, also über den Zaun, da kann man bestimmt geteilter Meinung sein. Also der ist wirklich... ja, er ist da. Dann kommt als nächstes der Final. Carsten ist alt geworden, der geht nur noch Wege. Hier ist doch ein Weg. Das ist die Solidarität mit dem Herrn P. aus. Na, der will ja, dass du gar nicht mehr hierher kommst. Ja, du gesagt, wir sollen die Wege nicht verlassen. Ich meine, da geht man nicht so gut rüber. Was willst du denn da gucken? Ja, was wollen wir da eigentlich gucken? Ja, ob der Hinweis noch da ist. Wo war denn der? Im Rohr. Geh mal hingucken. So tief komme ich nicht mehr runter. So wenn sie sich jetzt bücken, kommen, so... Ein bisschen beschleunigen das Ganze. Da im Rohr? Ja, das. Also weiß ich nicht, der zweite Tag, der ist wohl an mir vorbeigegangen. Guck mal, der Carsten. Das ist das erste Mal, dass er heute den hellen Moment hatte. Solltest du dir anschauen, ist nämlich wirklich richtig niedlich gemacht. machst richtig kreativ hier rostigen Stacheldraht mit Stoff nachgebaut. Cool. Also, äußerst kreativ. Ja, kreativ ist der ganze Cash. Also. Insofern, das ist richtig niedlich, weil. Cool. Weil hast du hier dieses rostige. Nee, ne? Nee, kann ich auch überhaupt nicht. Das, ja, und die eine Station, die Nummer 10, war vorher so ein kreisrundes Pickelhaubenteil. Kann relativ sein. Weit offensichtlich aus. Ich war auf so vielen Pickelhausenteilen, aber das stimmt, da musste man raufkrabbeln. Richtig. Oben drauf war es irgendwie, ja. Jetzt gehen wir zum Final und unterschreiben jetzt nach 6 Jahren nochmal. Das ist ja cool. In den Bunker, da ist er. Boden! Deswegen mussten wir auch nach links laufen, weil es nach rechts geht. Ja, hab ich gesagt. Hab ich gesagt, das kannst du links rechts. Hallo, ich habe auch rechts gesagt. Ich habe rechts gesagt. Ja, du hast jedenfalls irgendwas gesagt. So. Jetzt sind wir am Final. Am Finale. Das heißt, wir haben sozusagen 6 Jahre gebraucht. War der nicht hier irgendwo so drin? Ja, da unten drin. Aua. Ne? Wo drin? Die jungen Weißen gar nichts mehr. Nö. Nee. Ich kenne nur immer die Bilder, als sie aus irgendeinem Loch rausgucken. Aber ich weiß auch nicht mehr genau wo. Ja, und der mit den Koordinaten, der brüllt da oben rum und findet ihn nicht. Er versucht nur Zeit zu schinden, damit er in Ruhe suchen kann. Das macht er immer so. Finden tut er ihn dann am Ende trotzdem nicht. Dieser gefährliche Bunker ist überhaupt nicht eingezäunt. Das geht ja gar nicht. Ich gehe da jetzt gerade rein. Nur sagen wir wieder am Feinen. Hier unten rein? Hä? Hier musst du rein. Wo willst du rein? Hier? Ach nee, scheiße, doch alle Richtung rein. Da bin ich ja gespannt, wie du hier reinkommst. Ich dachte mal, das ist da am Baum. Das darf man alle auf dem Baum. Genau. Hier hatte ich nämlich geguckt und da unten ist er. Und von einer Seite waren wir reingekommen. Hier ist er. Ich sehe ihn aber trotzdem nicht. Kennst du denn nicht souveränes Auftreten bei gefährlichem Halbwissen? Das ist praktisch Carsten sein. Absolute Stärke. Ach ja, wir hören ihn schon abstürzen. Hier ist ein Raum drin. Alles guckt, alles sucht. Keiner findet. 6,5 Jahre rum und schon hat man vergessen, wo der Feind war. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Ich kann mich entsinnen, der wurde uns irgendwo rausgereicht, wo man aber nicht raus konnte, sozusagen. Fragt sich nur, wo das war. Im Moment ist der Carsten drin. Oh, der erste Knochen ist gefunden. Ja, ich nehme dich mit diesmal. Ich habe schon zu Hause so viele liegen. Der sieht so aus Gummi aus. Der ist doch nicht echt. Hier liegt ein Plastikknochen. Der Tee hat sich doch nicht eingetragen. Ah, Carsten hat ihn gefunden. Jetzt tragen wir uns nach 6 Jahren noch ein zweites Mal ein. Hier muss ich mal ausmachen. So, jetzt haben wir uns eingetragen. Jetzt haben wir ihm die letzte Ehre erwiesen. Falls Robert den irgendwann mal hören sollte, jetzt kannst du ihn abholen. Jetzt ist er erledigt. Carsten ist da unten drin geblieben, der war da zu dick, um wieder rauszukommen. Den könntest du zur Seite räumen, aber der passt ja zu den anderen Knochen da unten. Für Carsten war das jetzt zu viel, der trauert derart, dass er jetzt jedes Häufchen Steine für den Bunker, für den Feind hält. Nein. Ja, das war ohne Kreis. Weil, wenn du dich das mal anguckst, also ich bin der Meinung, das war ursprünglich der feine Bunker. Weil da hatte ich nämlich nie versucht, da rauszukommen. Das hätte ich da hinten nie geschafft, weil die Gitter davor waren. Ich konnte mich an die Gitter nicht erinnern. So. Hier hinten rein. Und da wollte ich dann raus und das klappte nicht. Und dann habe ich mich nachher hier draufgesetzt, mit der Leiter dran gelehnt. Das war der Bunker. Mit dem Final. Wenn du das sagst. Das Foto haben wir offenbar. Genau. Oh, der Final ist verlegt worden, haben wir jetzt festgestellt. Hier ist der. Also mir tun jetzt einfach die Füße weh und ich würde jetzt gerne ein Stück Kuchen essen. Können wir das tun? Also mit den Füßen, da kümmerst du dich mal selbst drum. Eine Fußmassage kriegst du von mir nicht. Wir haben dem Cash jetzt die letzte Ehre erwiesen. Und ganz ehrlich, ob der Final hier oder dort hinten lag, wird mich nicht um den Schlaf bringen. Nicht? Nee, mehr lässt mich trauern. Mehr lässt mich trauern, dass das so der erste Cash ist, der mich betrifft, eben weil ich ihn gut kannte oder was zu bedeuten hatte, der aus solchen beknackten Gründen zugemacht wurde. Nicht, weil irgendein Schwachkopf den kaputt gemacht hätte oder so, sondern... Ich finde es eigentlich auch bedauerlich, weil es eigentlich ein Unartkopf den Falschen. Weil wenn einer verantwortungsvoll mit Räuchen und Örtlichkeiten umgeht, dann ist das ein Job. Ja, das stimmt. Ja, und jetzt ist er... Disabled ist er schon. Ist er schon archiviert? Ist er auch schon, ne? Ja. Ja, sogar schon archiviert. Ja, und nun ist er denn auch... Ich sage, jetzt kann er eingesammelt werden. Wir haben nochmal unterschrieben nach 6 Jahren. Obwohl, da müsste ja eigentlich jetzt nochmal Zielinski, Matto und Co. kommen. Und die müssten den als Letzte nochmal unterschreiben. Die haben den ja auch als Erste gemacht. Platanus. Nur wenn es einen Punkt gibt. Nee, die Jungs sind, die gehen auch ohne Punkt los. Okay, die kann ich nicht vorteilen. Jetzt dein Kuchen, bitteschön. So, jetzt glaube ich, nimmt er auf, jetzt geht das. Ich muss das jetzt leise aufnehmen, weil wir jetzt alle rund ums Mikro sitzen. Sonst hört sich das an, als würde alle reinbrüllen. Habe ich schon gesagt, alte Männer und Technik, das verträgt sich meist nicht so. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch schon Tipps von irgendwelchen. Ja. Er meint sich selber. Siehst du, wir müssen da lang, dann gehen wir 10 Meter in die Richtung, müssen wir wieder in die andere Richtung. Er hat sich ja nur jetzt dieses 600er Montana-Dingspunkt gekauft, weil das konnte er sonst nicht mehr sehen auf dem anderen Display. Ja. Ach so. Das im Alter. Haben wir eigentlich auch Teller? Nein, auf die Serviette. Ach so, ich fülle die extra hier runter, damit die nicht wegweht. Ja, deswegen hast du... Da kommt jetzt ein Stück Kuchen drauf. Hält die das überhaupt so, die Kalorien? Danke. Das ist jetzt Torte? Das ist jedenfalls Schokotorte. Das sieht aber eher aus wie Kuchen. Jörg. Ja, Du bist undankbar. Nein, ich merke ja gar nicht. Ich sag ja nur, wie das aussieht. Ich wollte gerade sagen, das kleine war jetzt genau richtig für mich, aber okay, nein. Wir mussten ja unseren neuen Herd ausprobieren. Ist ja ein neuen Herd. Ja, der alte hat uns nach 18 Jahren verlassen. Ja. Ach, habt ihr nicht eine komplett neue Küche oder wie war das jetzt? Oder? Induktionsherd. Nur ein Herd. Ach, nur ein Herd. Aber das Schachbrett muss ja viel mehr ganz gut. Ganz wichtig. Was ist das mit den Sicherungen, Herr Budwig, und dem Saubermachen, Frau Budwig? Das fand ich dann doch ein bisschen grenzwertig. Das war Hammer, ne? Also das fand ich echt unmöglich. Ja, ne? Das geht gar nicht. Hast du wenigstens Löffel? Nein. Hast du auch nicht? Herrgottsgabel. Ja, gut. Oh, genau. Torte mit der Hand essen. Hast du gerade gesagt? 45 Jahre und noch immer unselbstständig. Meine Güte. Ja, das wirst du immer mehr dann. Die Frau macht dich abhängig, damit du nicht weg kannst. Also das schmeckt schon sehr schokoladig, aber nicht nach Torte, sondern nach Kuchen. Schmeckt aber sehr gut. Mhm. Ja. Mhm. Das ist gut, Torte, stimmt ja. Der hast du dir ausgesucht. Ja, ich dachte, wenn, werden wir alle fett. Mhm. Nicht nur ich. Was ist denn das Weiße denn? Schokolade. Mhm. Der ist aber wirklich gehaltvoll. Hast genau, was ich wollte, gemacht. Mhm. Stimmt. Das erschreckt mich. Das gibt mir, das macht mir Angst. Dass du das mal gemacht hast? Ja. Ja. Oh ja. Das ist ungewöhnlich. Aber dann hat 45. Ja. Bevor ich jetzt esse, das hört sich sowieso mal scheiße an da drin. Und das ist ja wenigstens nochmal abschließen. Irgendwo habe ich noch einen wichtigen Zettel, wo ich mir mal ein paar Zahlen aufgeschrieben hatte zu diesem schönen Cash. Und jetzt finde ich diesen beknackten Zettel nicht mehr. Da ist noch ein Zettel. Das ist er. Ein bisschen Statistik jetzt? Auch. Ich habe alles. Guck mal, ich habe hier einen Log. Der Wahnsinn. Dank D-Buddy zum Cachen gefunden und mit einem Dreamteam den Lehr auf Cerberus im zweiten Anlauf geknackt. Zu verdanken ist es auch Duffy 77. Seine erdverbundene Art hatte mehrmals gezeigt, wo nichts versteckt war. Unser Arbeitskollege Nochmuggel, ja, diesmal noch Muggel, ist ein wahres Trüffelschwein beim Finden gewesen. Ansonsten würden wir teilweise immer noch suchen. Die Vielseitigkeit der Verstecke ist sehr beeindruckend. Super Cash, vielen Dank dafür, Carsten. Kannst du dich da auch noch dran erinnern? Ja, das sind meine Worte. Sagen Sie alle. Ich sehe gerade, 119 Stimmen hat er bei GC Vote bekommen und hat 5 Sterne. Also besser kann man gar nicht bewerten. Ich habe auch noch geschrieben. Guck mal, ich habe mehr als du geschrieben. Aufwendiger Cash verdient auch aufwendigen Text. Heute haben wir es zu Ende gebracht und wie beim ersten Mal in einem erstaunlichen Tempo. Ja, heute haben wir sogar in 3,5 Stunden geschafft. Irgendwie hatten wir das Glück, dass immer einer gerade den richtigen Riecher hatte. Die zwei Arbeitskollegen Muggel 2 sind jetzt übrigens auch unter den Cachern. Naja, einer. Zumindest einer. Man begrüße Rollsplit, Kalle. Oh, mit einem T habe ich dich da nur geschrieben. Fällt mir, aber das kann ich aber noch korrigieren. Noch gibt's das ja. Und die andere folgt nächste Woche. Nee, die ist nie gefolgt. Ergänzt noch durch Duffy 77 überzeugte die Gruppe als Superteam. Station 9 verlangte zwar nach Hilfsmitteln, ebenso schwierig erschien uns aber auch Station 8. Das Bergen war dabei noch einfacher als das wieder Verstecken. Und auch Station 10 war nochmal ein ganz schöner Hammer. Die Art von Versteck habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Hatten wir gerade zusammen 200 Faunze. Der ist gut. Letztendlich haben wir dann aber noch alles erstaunlich schnell hinter uns gebracht. Cosmic Bob hat uns 2 neue Cacher verschuldet. Insgesamt ein toller Cache, bei dem ich mich freue, an meinem Geburtstag beendet zu haben. Mensch, No Trade. Guck mal, nichts rein. Da habe ich schon No Trade geschrieben. Nichts reingelegt. Schlampig, schlampig. Ich habe mal geguckt, der hat jetzt 261 Favoritenpunkte. Jetzt musst du ja mal überlegen, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Also das sind auch nachgelockt, teilweise. Ja, teilweise, klar, aber trotzdem. Also. Und ist gelegt worden am 16.04.2005. 1031 mal gelockt und davon 788 Founds. Alleine das muss man sich mal vorstellen. Aber man konnte nicht sehen, welcher Reviewer den gemacht hat. Das gab es damals noch nicht. Ja, das erste Lock ist von StefGHH. Das ist irgend so ein völlig verblödeter, der irgendwie 15 Stück gelockt hat an Caches, die er gar nicht gemacht hat. Also was das für ein Account ist, weiß ich nicht. Also kannst du echt vergessen. Der Cache angeblich seit 2010 gibt es diesen Account erst. Also der hat nur völligen Schwachsinn zusammengelockt. Was haben wir denn? Genau, die einigen ersten Platanus, Zielinski, Matto. So um den Dreh rum. Wobei Platanus da ist gegönnt. Macht auch selber sehr schöne Cache. Ja, haben wir ja letztens auch einen gemacht, ja. Auf der Seite muss man, die haben doch das umgestellt, wenn du jetzt Logs sehen willst und scrollst runter, gehen die doch auf, wenn du unten so eine gewisse Grenze erreichst, laden die erst nach. Jetzt versuch mal bei dem Cache, das habe ich gestern gemacht, bis zum Ende zu scrollen. Da wirst du bescheuert, weil, ja, das war schon alles an Zahlen. Ein erstaunlicher Cache, ja, hat sich lange gehalten. Ja, ich gebe es ja zu, die Gemeinde hat vielleicht keine andere Chance, sie hätte sich trotzdem sparen können. Mann, das ist ein Kult-Cache, den macht man nicht zu. Wie viele Leute haben den gefunden jetzt insgesamt? 788 Founds. Also kannst du von 788 Leuten ausgeben, lass ein paar als Team so unter 2 oder 3 unter einem Namen sein, aber also 800-900 Leute haben den gefunden, kannst du sagen, ja, in 6,5 Jahren. Und wenn man sich so durchscrollt, sieht man die meisten in den letzten 2 Jahren. Also 2009 fing das an, mehr zu werden und so in den letzten 2 Jahren so richtig viele. Und jetzt ist er dicht. Irgendwie traurig. Aber schön, dass wir hier nochmal das Schokoladenpudding essen, Kuchen essen. Torte. Wiederholen. Ja, damals war es Kuchen. Ja, das stimmt. Ja. Ein kleiner. Das stimmt. Und man war stolz wie Oscar. Den geschafft zu haben. Kaputt wie Sau, aber stolz wie Oscar. Aber ich glaube, ich bin eine Woche lang nur mit dem Grinsen durch die Gegend gerannt. Ja, der war ja gerade damals, gab es ja auch nicht viel von der Qualität. Den gibt es ja heute auch nicht. Und muss man ja sagen, das ist leider auch nicht viel besser geworden. Ja. Ist ja nun auch einzigartig von den Gästen. Ja, das stimmt. Ist alles einfach so. Er hat die einzigen Lost Places, die auch absolut erlaubt waren immer. Ja, die funktionieren. Du kannst dich auf faire Verstecke, die anspruchsvoll, aber fair sind. Ja, stimmt schon. Du kannst dich darauf verlassen, dass du nicht irgendwie in Situationen kommst, wo du Zweifel bekommst, ob das hier wirklich alles so sinnvoll ist. Stimmt. Nee, ist einfach so. Man kann einfach nur sagen, macht noch alle Cosmic Bob Caches, die es gibt. Wer weiß, wann der nächsten beknackten Gemeinde einfällt, irgendwie in Caches wegen irgendeinem Scheiß wieder zuzumachen. Ich denke da nur an die eigentlich auch sehr schönen Lost Places als einen Cache aus Lüneburg, wo man in alte Kraftwerksschächte musste und gut daran tat, immer nur auf die Betonseite des Weges bleiben. Ja, aber Witkiewicz empfehle ich nicht. das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde die klasse. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nee, sorry, das geht mir einen Schritt zu weit. Also der ist schon sehr auf der Grenze, geht der. Und der hat auch gedacht, der hat aber ganz massiv zurückgerudert. Ja gut, das kann ich beurteilen, aber die Caches waren schon, da musste man schon wissen, was man tut, deswegen empfehle ich die nicht. Wenn da einer mit seinen Kindern hingeht, möchte ich da nichts mit zu tun haben. Also. Dito. Und ich vermute, dass er deswegen auch sehr viele jetzt archiviert, beziehungsweise das Ganze dann auch... Ja, die waren ja auch. Also, so, jetzt muss ich Schokokuchen essen, jetzt machen wir das hier zu Ende und aus und sagen Tschüss, Lea auf Cerberus. Ja. Los, sagt mal alle Tschüss. Tschüss. Ja, das ist Heike, der die Mund am vollsten.